Liebe Mutter, ich nehme es von dir, alles, das Ganze, mit allem Drum und Dran und zum vollen Preis, den es dich gekostet hat und den es mich kostet. Ich mache etwas daraus, dir zur Freude. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Ich halte es fest und in Ehren, und wenn ich darf, gebe ich es weiter, so wie du. Ich nehme dich als meine Mutter, und du darfst mich haben als dein Kind. Du bist für mich die Richtige, und ich bin dein richtiges Kind. Du bist die Große, ich die oder der Kleine. Du gibst, ich nehme, liebe Mutter. Und ich freue mich, dass du den Vater genommen hast. Ihr beiden seid die Richtigen für mich. Nur ihr. Und dann das Gleiche auch zum Vater. Lieber Vater, ich nehme es auch von dir, alles, das Ganze, mit allem Drum und Dran und zum vollen Preis, den es dich gekostet hat und den es mich kostet. Ich mache etwas daraus, dir zur Freude. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Ich halte es fest und in Ehren, und wenn ich darf, gebe ich es weiter, so wie du. Ich nehme dich als meinen Vater, und du darfst mich haben als dein Kind. Du bist für mich der Richtige, und ich bin dein richtiges Kind. Du bist der Große, ich der oder die Kleine. Du gibst, ich nehme, lieber Vater. Ich freue mich, dass du die Mutter genommen hast. Ihr beiden seid die Richtigen für mich. Nur ihr. Wem dieser Vollzug gelingt, der ist mit sich selbst im Reinen und weiß sich richtig und ganz.